An Sternchen, Sternchen von Friedrich von Schiller. Du willst Wahres mich lehren? Bemühe dich nicht, nicht die Sache will ich durch dich, ich will dich durch die Sache nur sehen.